Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind da. Es kann also losgehen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Über was heute Nacht getalkt wird, das alleine entscheidet ihr. Denn es gibt heute Nacht ein offenes Talk Radio. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema hier bei uns. 0130 2911. Und nach dem gescheiterten Versuch am Freitag, heute ein zweiter Versuch. Ich möchte sehr gerne mit dem einen oder der anderen reden, der die Autofellatio betreibt. Wir haben dieses Thema ja hier im Talkradio schon mal angeschnitten. Ich würde es gerne vertiefen. Also, wer besitzt von euch die Fähigkeit und würde gerne darüber reden, die Fähigkeit, sich selbst oral zu befriedigen? 0130 2911, 0130 2911. Kostenfrei und ihr könnt hier auch anonym sprechen. Thomas, 29, hallo. Ja, hallo Domian, hier ist Thomas. Hi Thomas, dein Thema. Ja, richtig, das ist mein Thema. Und zwar bin ich zu dieses Thema auf eine ganz, ja, lustige Art gekommen. Und zwar ist es so, ich bin beschnitten. Du bist beschnitten? Ja. Aha. Und da ist es natürlich also von Natur aus ein bisschen schwierig, sich selbst zu befriedigen. Ach, du bist jetzt zum Thema Autofellatio hier? Ja, richtig. Ach, das ist ja scharf, das ist ja scharf. Sofort klappt das. Ach so, haben Sie dir das gar nicht gesagt? Nee, ich weiß vorher nie, wer hier anruft. Ich weiß nur den Namen und das Alter, mehr weiß ich nicht. Ach so. Naja, auf jeden Fall war das bei mir so. Tja, ja gut, aufgrund dessen, dass ich beschnitten war, also ging das ja nicht. Du hattest ja schon mal irgendwie drüber gesprochen. Also es gibt ja die Möglichkeit, Sex mit Tieren. Ja, die hatte ich natürlich nicht, sondern ich habe dann einfach mal versucht, also da ich sehr gelenkig bin, ob ich eben halt also meinen Penis nicht mit dem Mund erreichen kann. Ja. Und das hat funktioniert und dann habe ich einfach mal so dran rumgelutscht und naja, auf jeden Fall merke ich, das kribbelte und kribbelte und es wurde immer irgendwie immer irre, das Gefühl. Wie weit schaffst du es denn? Wie weit geht der Mund rein? Also ich habe es dann geschafft, also dass er eigentlich schon ziemlich weit im Mund reingeht. Also die Hälfte des Penis? Ja, mindestens. Das ist ja irre. Mindestens. Also wie machst du das? Tja, ich weiß es nicht. Also ich kann es auch, ich bin inzwischen 29 Jahre, auch jetzt noch mühelos eben halt meinen Kopf, also meinen ganzen Oberkörper auf die Knie legen. Das heißt, du bist verdammt gelenkig? Ja, richtig. Und du hast auch entsprechend einen großen Schwanz? Och, eigentlich nicht. Ich würde sagen, er ist einfach normal. Normal, aber gelenkig. Das ja, Gelenkige macht's dann, ja. Das Gelenkige, das macht einfach. Also ja. Ich muss dazu sagen, also mein Großvater war Varieté-Artist, Akrobat. Ach so, dann liegt euch das im Blut. Das liegt, ja, richtig. Das so, also du kannst das. Ja, ich kann das. Du kannst es ohne großartige körperliche Anstrengung. Es ist schon anstrengend. Leider ist es anstrengend. Ist es mehr anstrengend oder mehr lustvoll? Es hält sich so die Waage. Auf jeden Fall, ich merke also, dass beim Höhepunkt, dass es mich eigentlich ärgert, also dass es so anstrengend ist. Ach so. Das ist schade. Ja. Also es nimmt dann doch ein bisschen den Spaß weg. Es nimmt den Spaß ja. weg. Auf der anderen Seite ist es einfach ein verrücktes Gefühl, also wenn du deinen eigenen Schwanz ja. ja. im Mund fühlst. Ich habe das ja damals schon gesagt, das würde ich so gerne mal können, ich kann es nicht. Mhm. Aber es ist so, dass du bis zum Höhepunkt das betreibst und dann auch deinen Orgasmus bei dir in deinem Mund hast. Ja, richtig, ja. genau. Wenn du das vergleichst, bist du homo oder heterosexuell? Ich bin heterosexuell. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst mit einer Frau, wenn eine Frau sich mit dir beschäftigt, was ist besser? Wenn du es selbst machst oder wenn eine Frau das macht? Also eigentlich, wenn ich es mache. Echt, wirklich? Ja, weil, also aufgrund der Beschneidung, glaube ich, ist es auch so, dass du also in deiner Empfindungsfähigkeit einbeschränkt bist. Also das sieht so aus, du hast also unter der Eichel ungefähr knapp einen Zentimeter Vorhaut noch, der Rest ist weg. Aha. Und um den Orgasmus zu bekommen, musst du also die Eichel erregen, eben halt streicheln, also stimulieren und diesen Teil der Vorhaut. Ja. Und das verlangt also, wenn du es mit dem Mund machst, also mit der Zunge machst, einiges an Geschick, weil es ist wirklich nur eine bestimmte Stelle. Ja. Also es ist also oberhalb des Und das müssen die Frauen erstmal lernen, ne? Das müssen die Frauen erstmal lernen. Ist ihnen nicht so gegeben. Ja, und das ist schwierig halt. Ne? Und ja. Ich weiß eben halt genau, wo ich eben hin muss. Und von daher ist es dann also eigentlich, also für mich, also naja, kann ich eigentlich für mich besser. Ist das nur so ein Spaß, den du mal ab und zu machst, oder trotz der Schwierigkeiten kommt das regelmäßig vor? Also es kommt nicht mehr regelmäßig vor, einfach weil die Gelenkigkeit lässt nach. Also du musst es regelmäßig machen. Und es ist also zu anstrengend. Ich habe also gemerkt, also so, es tut meinem Rücken also nicht ganz so gut. Ne? Mhm. Kann man sich ja vorstellen, weil du musst dich unheimlich weit runterbeugen. Klar, ja. Und es war vor allen Dingen interessant in der Zeit für mich, also in der Pubertät. Und so bis, ja, würde ich mal sagen, vor 3-4 Jahren ungefähr, weil ich also auch keine Beziehung hatte. Und das war natürlich also eine gute Alternativmöglichkeit, um sich selbst zu befriedigen. Wann hast du das entdeckt bei dir, dass du das kannst? Mit 14 Jahren. Schon mit 14? Ja. Und es war eigentlich nur Zufall. Also ich wusste gar nicht eben mal, dass ich jetzt einen Orgasmus hatte. Ich dachte, mein Gott, jetzt hast du dir in den Mund gepinkelt. Das war also noch das Witzige dabei. Ja, ja. Dann habe ich mir das angeguckt, habe gemerkt, ja Mensch, das ist ja Sperma. Mhm. Und dann war ich eigentlich auch glücklich und ganz stolz irgendwie, also dass ich mich das erste Mal selber befriedigt hatte. Nun haben ja viele heterosexuelle Männer nun nicht gerade so das dollste Verhältnis zu ihrem Sperma. Ist dir das nicht ekelhaft, das dann in den Mund zu nehmen und dann sogar nur runterzuschlucken wahrscheinlich? Also es war erst ein bisschen komisch, aber es hat sich eigentlich nie so ein Ekel aufgebaut, sondern es ist einfach, also für mich war es eine irre Möglichkeit, eine sehr intime Möglichkeit, also seinen eigenen Körper kennenzulernen. Ja, ja, ja. Und ich habe eigentlich den Ekel davor verloren, also ziemlich schnell, und ja, es riecht komisch halt, das ist irgendwie klar. Ne? Und also ich merke auch, dass ich dadurch also jetzt also eben halt zu meinen Partnerinnen, also ich hatte also auch also sehr schnell eben mal ein sehr intimes körperliches Gefühl aufbauen konnte. Mhm. Ich hatte also da vielleicht bedingt dadurch also auch nicht so Hemmungen. Mhm. Also auch eben halt oral zu befriedigen. Also hat das sogar einen richtigen Nutzen für deine Sexualität mit Frauen dann auch gehabt? Ich habe das Gefühl, ja. Ja. Würdest du sagen, dass trotz der Schwierigkeiten und Anstrengungen das schon für dich die wirklich optimale Onanie-Methode ist? Würde ich sagen. Würdest du sagen. Ja, interessant. Thomas, schön, dass du angerufen hast. Ja. Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Wenn es auch anstrengend ist. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Helga, 40 Jahre, hallo. Hallo Jürgen, du, ist die Helga? Du machst sowas aber nicht. Hallo Helga, ihr Jürgen, ist die Helga. Ja, hallo. Und zwar, hallo Jürgen, erinnerst du dich noch, vor ein paar Monaten hatte ich mit dir gesprochen, unschuldig im Knast gesessen wegen meinem Mann da. Ja. Und zwar folgendes, hat sich nach dem Rat, was ihr mir gegeben habt, du und den anderen Jürgen, ich bin jetzt geschieden seit 3.2.96. Ja. Und arbeite wieder als Krankenschwester in der Altenpflege. Ja. Und ich brauche auch kein Sozialamt mehr, mir geht's jetzt gut. Und ich habe auch neue Partner und den Termin, den habe ich wieder aufgerollt durch meinen Rechtsanwalt. Ja. Und mal gucken jetzt, was da rauskommt. Wenn mir viel passieren kann, kann ich höchstens eine Geldstrafe wegen Meinheit kriegen. Ja. Aber mehr kann mir da nicht passieren. Aber mein Rechtsanwalt meint, da kommt gar nichts mehr, weil er mich unter Druck gesetzt hat. Helga, sag doch nochmal in ein paar Sätzen für die Leute, die damals nicht zugehört haben, etwas zu deiner Vorgeschichte. Ja, meine Vorgeschichte folgendes. Ich habe 6 Monate im Knast gesessen und habe dann 18 Monate Bewährung bekommen, weil mein Mann wegen Betrug und Diebstahl war er vorbestraft. Und ich hatte da mir die Schuld auf mich genommen, weil er mich unter Druck gesetzt hat. Damals habe ich noch vom Sozialamt gelebt und hat mein Kinder hat er mir das Geld abgenommen, hat gesoffen, hat mich geschlagen und alles. Und ich habe dann... das war eine ungeheuerliche Geschichte eigentlich. Das war die wirklich ungeheuerlich. Und da hat sie mir doch den Rat gegeben. Erst habe ich mit dem Jürgen gesprochen, mit Psychiater, und dann hatte ich mit dir gesprochen, weil ich vorher erst gar nicht mit dir sprechen konnte, weil ich vollständig geheult hat und aufgelöst war. Und jetzt habe ich das auch gemacht, wie ihr mir den Rat gegeben hat. Und ich bin gut gefahren und möchte mich bei deinem Team, sowie beim Jürgen, bedanken das für euren Rat. Genau, das ist unser Psychologe im Hintergrund. Ja, beim Jürgen dann, ne? Ja, das ist sehr schön, Helga. Dass es dann besser geht und bergauf ja, geht. Ja, und dann, ich habe jetzt auch wieder neue Partner. Ja. Und also du fühlst dich richtig rundherum besser? Ja, ich fühle mich sehr gut rundherum. Ja, toll. Und ich wollte dir dann nochmal Bescheid sagen, weil du so viel für mich getan hast, so wie der anderen Jürgen. Ja. Wollte ich mich nochmal bei euch allen bedanken. Ich bedanke mich, dass du angerufen hast. Okay. Schön, dass du durchgekommen bist. Und wir wünschen dir dann weiterhin alles Gute. Okay, Jürgen, alles klar. Und alles Gute. Tschüss, ciao. Edgar, 35. Ja, richtig. Hallo Edgar. Hallo Jürgen. Also hier geht es auch um Autofinanzierung. Ah, das ist ja wahr. Geht aber heute ab. Ja. Am Freitag. Ich habe auch versucht durchzukommen, aber es ist immer ein bisschen schwierig bei euch. Ja. Und du bist ein Praktizierender. Ja, nicht mehr. Nee, das habe ich so mit 16, 17 irgendwie drum gemacht. Ja. Allerdings war ich nicht ganz so gut wie der Thomas, glaube ich, der vor mir darüber gesprochen das hat. Das hörte sich interessant an. Also so halb rein habe ich das noch nicht gekriegt und zum Rassen habe ich auch nicht geschafft. Mhm. Aber so die Eiche, glaube ich, reinbekommen in den Mund. Ja. Und ich habe mich da, allerdings für den Thomas mal als kleine Anregung, es geht, glaube ich, nicht einfacher, wenn sie auf dem Rücken liegt und dann die Beine über den Kopf klappt. Ja. Hat man das Gewicht vom Becken drauf und dann kommt man leichter dran. Ne? Also wir wollen jetzt nicht zu detaillierte Tipps geben, nachher verrenkt sich jemand und wir müssen dann irgendwie, haben wir Probleme. Ja, also mit so einem Kreuzer sollte man es bleiben lassen. Ja, genau. Richtig, ja. Es könnte üble Folgen haben unter Umständen. Ja. Du hast es in deiner Jugend, kann man so sagen, eine Weile betrieben. Wie bist du drauf gekommen? Ich habe irgendwo mal so eine Zeitung gesehen, also so ein Pornohäftchen gesehen, wie eingeblasen wurde, ein Mann. Mhm. Und habe dann so, gucken, wie das ist, ne? Mhm. Und du hast es nicht so intensiv erfahren und erlebt, wie der Thomas? Nee, leider nicht. Aber das, was du mitbekommen hast, war das schon recht toll? Es war ein sehr schönes Gefühl, sehr aufregendes Gefühl irgendwo, aber halt, wie hast du mal was, das nicht erreicht, weil ich halt auch nicht ganz so gelenkig bin, wahrscheinlich wie der Thomas. Ja. Wieso hast du es dann aufgehört mit 19, 20? Na, dann hatte ich meine Freundin und so und dann hinterher habe ich noch versuchen wollen, aber ich finde das nicht so steif. Ja. Weil die Übung fehlt dann irgendwo. Sind das denn so Onanie-Fantasien, die du ab und zu nochmal hast, das vielleicht doch zu können oder zu machen? Ab und zu mal hatte ich schon Lust dazu, aber wie gesagt, ich bin mittlerweile zu steif geworden. Das geht auch nicht mehr. Also das ist schon ein irres Gefühl. Ne? Ja. Kannst du nachvollziehen, dass, was der Thomas gerade gesagt hat, dass dieses eigentlich geiler und intensiver ist, als sich von einer Frau bedienen zu lassen, von einem Partner? Da muss ich sagen, es kommt ganz auf die Frau an. Also es gibt Frauen, ich habe also so einen nicht ganz so intensiv gefühlt wie er, Vater. Mhm. Weil ich auch nicht so weit reingekommen bin, noch nicht bis zum Orgasmus gekommen bin. Mhm. Und da muss ich sagen, ansonsten kommt es halt grundsätzlich auf die Frau an. Es gibt Frauen, die also da besser blasen können, sag ich mal, und andere, die nicht so gut können. Ne? Ja. Ich habe damals, als wir hatten einmal mal einen Zuschauer, Zuhörer in der Sendung, der davon erzählt hat. Und da haben mich einige Freunde angesprochen, heterosexuelle Freunde, die sagten, das käme mir nie in den Sinn. Das finde ich ekelhaft. Ich bin auch hetero. Und also auch, wenn du gesprochen hast, ist es ekel vom Sperma. Ja. Also nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also auch wenn ich mich selbst befriedige, dann kommt das auch jetzt auch öfter mal, dass ich dann auch mein Sperma hinter den Mund nehme. Tatsache. Ja, dann unter Schlucke, ne? Ja. Also oft tue ich es einfach im Tempo weg oder so, aber dann... die übliche Wisch- und Weg-Methode? Richtig, genau. Aber oft ist es auch so, dass ich einfach dann auch Lust habe, den auch runterzustoppen. Warum? Was ist da so toll dran? Der Geschmack einfach, ne? Ja. Und das ist so für dich die Abrundung der ganzen Geschichte dann? Ja. Ja? Ja, doch. Vielleicht auch ein bisschen Kompensation, weil meine Frau, die ist bald verheiratet, die macht es also nicht. Ja. Blasen zwar schon, aber nicht bis zum Schluss, ne? Ja. Also die mag nicht im Mund haben. Ja. Und das finde ich sehr schade, aber na gut, kann man nicht verändern. Das mag sie nicht. Warum nicht? Was hat sie dir gesagt? Die Konsistenz, da ekelt sich vor. Also sie ekelt sich dann? Also nicht vom Geschmack, sondern von der Konsistenz. Ja. Also ein bisschen fleimig, dubberig. Und das Ganze, obwohl, da kommen wir auf dem anderen Thema noch, ich bin also auch realisiert. Ja. Aber das kann ich auch nur sagen, was auch schon in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt worden ist, also es ändert sich überhaupt nicht. Vom Gefühl her nicht und auch von der Konsistenz her nicht, ich merke keinen Unterschied. Ne? Und du fühlst dich auch nach wie vor, auch nach der Sterilisation, als absolut potenter Mann. Ja, natürlich. Und vor allem ist eigentlich noch besser, weil es kann einfach nichts mehr passieren. Ne? Mhm. Man hat also diese Angst im Hintergrund nicht mehr. Ne? Mhm. Wie lange hat das bei dir gedauert, ehe das abgeheilt war? War ein paar Tage. Mhm. Das ging also sehr schnell. Also ich habe also im Prinzip, ich sag ja mal, sollte so eine Woche Pause machen oder so. Ja. Das habe ich gar nicht gemacht. Und, genau wie, das heißt, man ist auch relativ schnell danach wieder einsatzfähig. Ja. Ja. Ich habe also im Prinzip ein oder zwei Tage Pause gemacht, dann ging es weiter. Ne? Also wenn man für sich das abgeklärt hat, dass man keine Kinder haben möchte, wäre es aus deiner Erfahrung aus durchaus empfehlenswert, das zu machen. Ja, auf alle Fälle. Vor allem die Operation ist ja bloß ein lokaler Eingriff. Ja. Geht ja ganz schnell und bei einer Frau ist es eine richtig dicke OP. Ne? Ja, das ist viel aufwendiger. Ja. Ja. Und bei Frauen kann es auch eher mal Komplikationen geben. Ja. Und so, ne? Edgar, danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Ciao. Ja, tschüss. Mach weiter so, ne? Danke, ciao. Die Inge ist dran, 57, hallo. Hallo, guten Abend, Domian. Ja, guten Abend, Inge. Ich muss dir mal sagen, wie sehr ich deine Sendung bewundere. Danke. Ich bin ein Nachtmensch und gucke oft. Ja. Arbeite auch in der gleichen Sparte und war bei der Telefonseelsorge. Ach, da sind wir fast beinahe Kollegen, ne? Ja. Zumindest was so einige Fälle angeht. Etwas länger. Ja, natürlich, ja. Ich mache also nur Nachtdienst und das in 9 Stunden. Ist das dein Thema auch, dein Job? Ja. Ja. Ja. Ich mache das ehrenamtlich. Du machst das ehrenamtlich? Ja. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Wie oft? Wie viele Stunden dann? Ich mache 4-mal im Monat Nachtdienst, das sind jeweils 9 Stunden. 9 Stunden? Bei uns ist also das Telefon rund um die Uhr besetzt, die Tagesdienste 5 Stunden und nachts 9. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, wie unterschiedlich die Anrufer sind, bei dir und bei uns. Ja, erzähl mal, welche Leute rufen mit welchen Anliegen bei dir, bei euch an? Interner kann ich dir nicht sagen, aber was allgemein bekannt ist. Ne? Das ist also getragen von der katholischen evangelischen Kirche und besteht aus 4 Hauptamtlichen, ungefähr 60 Ehrenamtliche. Mhm. Und jedes Jahr werden 10 neue ausgebildet, eine sehr gute Ausbildung. Mhm. Und dass die Anrufer sind also sehr breit gefächert in allen Alterssparten und auch aus allen sozialen Ständen. Was sind so die Hauptprobleme, mit denen ihr konfrontiert seid? Einsamkeit. Beziehungsprobleme, wie bei dir auch sehr stark vertreten. Ja. Wir sind bei dir die Anrufer wesentlich jünger, habe ich festgestellt. Ja. Und dann sehr groß auch Suchtprobleme. Ne? Ja. Angehörige von Suchtkranken, psychisch Kranke. Und wir haben auch Anrufer, die wir über Jahre hinweg betreuen. Mhm. Du machst das aber, du hast keine Ausbildung dafür? Doch, eine einjährige theologisch-psychologische Ausbildung. Ah ja, das hast du quasi so nebenher gemacht. Du hast was anderes gelernt als. Ja, ja. Ich bin eigentlich Textilverkäuferin gewesen, 35 Jahre lang, war dann sehr krank. Während meiner Krankheit starb mein Mann, dann dachte ich so nach einem Jahr Erholung, das kann es noch nicht gewesen sein. Mhm. Ich war in Frührente, körperlich konnte ich nichts mehr arbeiten, habe ich mal was gesucht. Und da war das dann so eine Alternative. Ja. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man 9 Stunden an einem Stück so etwas macht, 9 Stunden am Telefon sitzt und 9 Stunden wirklich vielleicht sehr großes Leid mitbekommt und dramatische Fälle erzählt. Fast alles negativ, was kommt. Ne? Fast alles negativ, genau. Ja. Wie gehst du damit um? Wie hältst du das aus? Das lernen wir in dieser Ausbildung. Wir lernen darauf zu achten, dass es in erster Linie uns gut geht. Ja. Weil du sonst kannst du nicht helfen und hast keine Kraft zum Zuhören. Das ist unser Hauptanliegen, Zuhören. Ja. Denn du kannst nicht, selbst wenn das Gespräch eine Stunde dauert, kannst du nicht ein Problem lösen, was die vielleicht schon seit Jahren haben. Mhm. Aber viele kommen durch das Zuhören, weil viele auch nur wollen, dass mal jemand zuhört. Mhm. Und gerade nach Also ich schätze die Arbeit der Telefonseelsorgen wirklich auch sehr, sehr, sehr. Und kann auch an dieser Stelle nochmal sagen, für all die vielen Leute, die auch bei uns mit Problemen anrufen und hier nicht durchkommen. Hier kommen ja nur so sehr wenige durch. Ja, hat mir auch schon mal jemand überwiesen. Dass in allen großen Städten die Telefonseelsorgen erreichbar sind. Unter 3x1, glaube ich. Nee, 4x. 111-01. Das ist national überall das Gleiche, ne? Inge. Kannst du dich erinnern an einen Fall, der für dich so der dramatischste war, wo du dachtest, mein Gott, wie schlimm und wie soll ich mich jetzt verhalten? Ja, da gibt es eigentlich viele. Einer hat mich mal also sehr erschüttert. Da ging es also um eine Frau, die jetzt schon wesentlich älter ist, die ihm als Kind sexuell missbraucht wurde vom Vater. Mhm. Und trotzdem jetzt noch mit heißer Liebe an diesem Vater hängt. Mhm. Und die ganze Familie hat es gewusst, alle haben es totgeschwiegen, auch jetzt noch ihre Geschwister. Und mich hat das so erschüttert, dass sie immer noch an diesem Vater hängt und jetzt aber das mit ihm mal bereden möchte, bereinigen möchte für sich, weil sie es all die Jahre verdrängt hat. Mhm. Und ich war nach dem Gespräch so richtig fassungslos, hab gedacht, wo nimmt sie noch die Liebe her für diesen Mann? Sie hat ihr ganzes Leben zerstört, auch ihre Beziehungen, die sie gehabt hat. Nun kriegen wir oft, du hast es gerade ja vielleicht auch gehört, die Helga war auch so ein Fall, so Feedback, dass uns die Leute nochmal anrufen. Das kommt auch ab und zu. Dann gibt das bei euch auch. Gut, ja, das ist wirklich schön, da freue ich mich auch immer. Das tut auch gut. Ne? Ja. Man hat natürlich auch Fälle, zum Beispiel Suizidgefährdete, ne? Manche sind eben nur Hilfeschreie und manche meinen es auch ernst. Was machst du mit jemandem, der sagt, ich habe jetzt gerade 100 Schlaftabletten eingenommen, ich will nicht mehr, ich will noch ein paar Worte reden. Was macht man dann? Domian, wenn er bereit ist, Namen und Adresse zu geben, rufe ich über eine zweite Leitung Notdienst. Und die fahren auch hin. Und wenn es 100 Mal umsonst ist. Aber wenn sie dazu nicht bereit sind, kannst du nur begleitend dabei bleiben. Hast du schon mal jemanden in den Tod begleitet am Telefon? Nein. Das noch nicht. Gott sei Dank noch nicht. Da habe ich am meisten Angst davor. Wobei das auch passieren kann. Ja. Ja. Ich habe einmal jemanden gehabt, die bereit war, Hilfe anzunehmen. Ja. Wo es dann auch geklappt hat. Ne? Aber es gibt natürlich auch Anrufe, wo du bedroht wirst. Und deshalb wahren wir sehr gern unsere Anonymität. Ja. Ne? Auch der Anrufer braucht keinen Namen sagen und nicht. Und da habe ich festgestellt, dass sehr viele Männer diese Anonymität nutzen, um auch mal Gefühle zu zeigen, dass sie auch mal weinen am Telefon. Und ich finde das sehr gut. Und eure Nummer ist ja auch kostenfrei. Ja. Das nein, kostet... nein, nicht ganz. Nicht ganz? Nur im Ortsbereich. Nur im Ortsbereich. Ja, ja, leider, leider. Immerhin. Das ist jetzt sehr durch die Telekom eingeschränkt. Ne? Inge, kannst du für dich sagen, was dir diese Arbeit bringt und welchen Nutzen du daraus ziehst für deine Person? Wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Es hat mich sehr bereichert. Und ich muss sagen, es hat mir auch für meine anderen Tätigkeiten, die ich nur ehrenamtlich mache, Gefängnisbetreuung und Hospizarbeit, habe ich jetzt auch eine Ausbildung mitgemacht, hat es mir die Grundlage gegeben. Liebe Inge, dann wünsche ich dir weiterhin viel Kraft und auch viel Erfolg in der Arbeit, auch dass du vielen Leuten noch viele gute Ratschläge geben kannst und ihnen zuhören kannst. Und ich verfolge weiter deine Sendung, wünsche dir auch viel Kraft. Dankeschön. Alles Gute, ciao, tschüss. So, wer kommt jetzt? Jetzt kommt die Ute und die ist 33, hallo. Ja, hallo Dom. Ja, hallo Ute. Ja, sehr gut. Ja, ich höre dich etwas weiter. Erstmal die Dame, die gerade dran war, also habe ich meine Hochachtung für. Ja. Also finde ich also ganz, ganz toll. Dein Thema? Mein Thema. Wir haben schon mal telefoniert, vielleicht erinnerst du dich, ich habe mich letztes Jahr im Urlaub in einen Griechen verliebt. Ich erinnere mich da. Erinnerst du dich? Ja, der war auch mal hier, ne? Genau, der war auf einer Messe irgendwo, ne? Ja, genau. Ja. Und, also du hast dich verliebt, er war mal hier, ja. Dann habt ihr euch kurz getroffen hier. Ja, leider sehr kurz. Und dann ist er wieder abgedüst. Dann ist er wieder abgedüst. Und du warst ziemlich neben der Kappe, ne? Ja, ganz schön. Was ist jetzt? War ich auch die letzte Zeit eigentlich auch, weil er hat ja zu meinem Geburtstag hat er angerufen gehabt. Mhm. Das war der 7. April und hat Happy Birthday gesungen. Auf Griechisch? Auf Griechisch. Und das war also ganz toll. Und danach habe ich also Wochen von ihm nichts gehört. Und ich stand jetzt also im Zwiespalt, weil ich immer im Mai in Urlaub fahre nach Griechenland. Ja. Und normalerweise mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und ich hatte also nichts von ihm gehört. Und ich hatte dann so eine Frist gesetzt und da hatte er sich immer noch nicht gemeldet. Und dann war ich mit meiner Freundin im Reisebüro und habe also gebucht. Ja, den kommenden Samstag. Wohin? Nach Kalkidiki. Das ist Griechenland? Ja. Das ist Kreta? Ja. Nein, nein, das ist Festland. Das Thessaloniki ist Festland. Und dann gehen ja die drei Arme. Weißt ja, du? Ja, ja, das weiß ich, ja. Nach Kalkidiki. Und das ist also der Nebenort praktisch von da, wo er das Hotel auch führt. Weil ich von ihm nichts gehört hatte. Hat er sich bis heute nicht gemeldet? Doch, er, Moment, lass mich mal ausreden. Er hat sich dann gemeldet, da hatte ich allerdings schon gebucht. Mhm. Und das war also ziemlich traurig, weil er hat sich nicht gemeldet gehabt, weil er absoluten Stress hatte, weil sein Vater ist an Krebs erkrankt und liegt an der Chemotherapie. Und er sagte dann, Ute, also egal was ist, will ich wenigstens, wenn es nur ein Tag ist, dich sehen. Aber ich habe das Hotel und ich habe das Café und naja, und ich habe dann also gebucht und am Samstag geht's los und er hat heute Abend nochmal angerufen. Also du hast ihm das schon gesagt, dass du kommst, das ist keine Überraschung. Er weiß es. Ja. Nein, er weiß es. Und jetzt bist du in Hochspannung. Absolut. Und in Freude. Absolut. Er weiß das. Er sagte dann, also er weiß nicht, ob er es schafft, aber zum Flughafen kommen kann, weil er seine Mutter auch immer ins Krankenhaus zu seinem Vater fahren muss. Das ist ja wurscht. Hauptsache, ihr seht euch. Ja. Okay. Ja, wir sehen uns, ja. Gibt es denn auch irgend sowas in dir, wo du immer noch ein bisschen skeptisch bist? Und ja, Domian, das ist ja wohl klar. Aber was versprichst du dir jetzt von dieser Reise? Denkst du, dass die ganze Sache dadurch doch noch ein bisschen untermauert wird oder vielleicht noch mehr vorankommt? Ich verspreche mir da gar nichts von. Mhm. Ich verspreche mir einfach davon, nimm mit, was du nicht mitnehmen kannst. Ich habe ihn unheimlich gerne und er mich auch. Und so scheint es zu sein, ne? Dass er dich auch ziemlich gerne hat. Sonst wird er den Kontakt nicht aufrechterhalten. Ne? Also Ute, du fährst jetzt am Samstag nach Griechenland. 14.15 Uhr geht der Flieger. 14.15 Uhr, dann denken wir alle an dich. Und wir denken die ganze, wie lange bist du da? Eine Woche? Drei Wochen. Wir denken dann drei Wochen an die Ute, was da alles passiert. Ich glaube, da hast du da was anderes zu tun. Und ich gehe davon aus, dass die Ute sich dann nochmal bei mir meldet. Das ist ja jetzt schon. Aus, wenn ich nochmal durchkomme, ja, werde ich das ganz bestimmt machen. Das ist ja eine Geschichte, woran jetzt schon Hunderttausende von Menschen teilhaben. Und wir wollen das noch ein bisschen weiterführen. Ich hoffe, dass es also. Vor allen Dingen hoffe ich, dass es deinem Vater besser geht. Dass wir da auch ein bisschen Zeit und ein bisschen das alles genießen können. Das ist also eigentlich die Hauptsache. Liebe Ute, eine und gute... Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, das glaube ich. Aus dem Scheißwetter hier rauszukommen. Eine gute Zeit in Griechenland. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Ich melde mich nach 2 Wochen wieder, okay? Alles klar, ciao. Bis dann, ciao, Domian. Wen haben wir jetzt? 19 Jahre alt. Und wie heißt sie? Annika, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Annika. Ich war mein Thema ist Trauer und Schock. Also hey, wo? Trauer und Schock. Trauer und Schock. Ja, also meine Schwester ist vor 2 Wochen nach Miami geflogen. Ja. Und ich habe für das Meerschweinchen vorne hier, als ich heute Mittag nach Hause kam, als das Tod im Krieg. Ach du lieber Gott. Annika, ja. Erstmal ein technischer Hinweis. Hast du einen... Ach, jetzt fällt ja meine... Nee, ich habe alles aus. Hast du ein Funktelefon? Ja. Dann lauf mal nicht während des Gesprächs rum, bleib still sitzen und halt den Hörer schön klar vor den Mund. Dann verstehen wir dich besser, deshalb sage ich das. Okay. Also du hast das Meerschweinchen... heute Mittag tot. Ach du lieber Gott, von deiner Schwester. Ja. Und die ist im Urlaub. Sie kommt am Donnerstag wieder und ich weiß nicht, wie ich dir das beibringen soll. Ach du je. Weil das Erste, was sie fragt, ist, wenn sie anruft, ja, wie geht's den Tieren, weil wir haben noch einen Hund. Und sie hatte das Meerschweinchen sehr gerne. Ich hatte es auch sehr gerne, das heißt auch nur dieser Schock. Ich habe ihm heute Morgen noch Salat gegeben, der war viel zu lebendig. Ja. Und ich hatte früher auch mal eine Meersau, so habe ich es genannt. Und ja, war dann auch so. Ganz, ganz traurig, als es gestorben ist. Ja, ich bin so da fertig, ich kann jetzt auch nicht schlafen, nicht, weil ich weiß nicht, wie ich es beibringen soll. Weil ich will sie auch nicht belügen, wenn sie jetzt anruft, aber... Nee, am Telefon würde ich es nicht sagen. Nee, sag sie nicht am Telefon. Ja, nee, am Telefon ist das blöd. Dann versaust du ihr die letzten Urlaubstage da noch und daran ändert sich mir auch nichts mehr, dass das Tier tot ist. Sie liegt jetzt bei uns in einem Gefrierfach, weil sie hat ein halbes Jahr da gelebt in Miami, hat gesagt, wenn das stirbt, dann legt es ins Gefrierfach, ich will es nochmal sehen. Ach, das hat sie sogar einkalkuliert, dass es eventuell sterben könnte. Das ist natürlich wieder schräg, dass es jetzt im Gefrierfach liegt. Ja, ich konnte es auch nicht machen. Ich habe einen Freund darum gebeten. Ja. Annika, was kann man da machen? Da kann man überhaupt nichts machen. Erstmal den Mund halten, nichts am Telefon sagen. Ja, der größte Blödsinn ist doch, dass ich ganz alleine bin. Meine Eltern sind nicht da. Meine beste Freundin ist auf Studienfahrt. Ja. Und ich sitze hier alleine und bin völlig fertig. Sag mal, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken. Ein Meerschweinchen kostet nicht die Welt. Gab es schon mal so einen Gedanke in dir, vielleicht... bevor die Schwester zurückkommt, ein neues zu kaufen? Aber das merkt sie. Nee, nicht heimlich das machen, sondern quasi ihr das alles zu sagen, aber ihr dann auch das Neue zu schenken. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß das auch nicht so genau, aber vielleicht, wenn sie das dann sieht, das sieht ja so putzig aus, dass das die Trauer so ein bisschen nimmt, dass das andere Meerschweinchen tot ist. Weil der Anblick im Gefrierfach ist ja nur auch nicht so schön. Ich weiß auch nicht, ob sie es schafft, aber es war nun mal ihr Wille und ich meine, ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob sie da reingucken kann, ob sie den Hansi anfassen kann. Ich weiß es nicht, aber es war nur mal ihr Wille und was soll ich machen? Ja, ist okay. Das war der einzige Weg. Aber vielleicht könnte man das wirklich alles ein bisschen runterschrauben, die Dramatik, wenn da ein neues, putziges, kleines Schweinchen wäre. Ja, vielleicht. Denk mal drüber nach. Ich weiß auch nicht genau, ob das gut ist. Du kennst deine Schwester besser, wie die drauf ist und wie die reagiert. So ganz schlecht ist es vielleicht nicht. Trotzdem darf immer noch das Gespräch mit ihr. Ja. Das habe ich wirklich Horror. Ja, das glaube ich. Aber da musst du durch. Ja. Ne? Und dann müsste das Meerschweinchen ganz in allen Würden und Ehren begraben. Machen wir. Ne? Liebe Annika, toi toi toi. Danke. Tschüss. Ciao. Die arme Annika. So, jetzt machen wir eine Pause. Bisschen Musik. We'll be right back. So, Freunde, wir machen weiter. 0130 2911, so erreicht ihr uns. Kostenfrei. Heute Nacht haben wir ein offenes Talkradio und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Hier in der Sendung 0130 2911. Und jetzt begrüße ich herzlich die Ursel und die ist 41 Jahre alt. Hallo. Hallöchen, Domian. Ja, ich bin etwas aufgeregt. Ich hoffe, dass ich kriege das Gespräch trotzdem auf die Reihe. Ja, das kriegen wir schon hin. Es geht darum, ich bin die älteste von 10 Kindern, hatte mir daher nur ein Kind gewünscht. Das Kind ist jetzt 18 Jahre, besucht die 11. Klasse des Gymnasiums hier in Bernau. Ja. Folgendes. Ich habe für meine Tochter bis vorigen Jahr im September Beihilfen bekommen. Also alles, was dazu gehört. Ich war Sozialhilfeempfängerin zu der Zeit. Und dann habe ich Bekleidungsgeld beantragt. Und zwar im Oktober 95. Und dann wurde mir gesagt, dass das Kind also keine Beihilfe mehr bekommt, weil sie eben die 11. Klasse besucht. Mhm. Ja, da habe ich also fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt dort und war völlig aufgelöst, in Tränen, musste rausgehen und so weiter und so fort, weil ich es einfach nicht begriffen habe. Mhm. So, und dann bin ich zur Chefin gegangen, 2 Tage später wohl, habe nochmal mein Problem dargelegt, dass ich das also nicht einsehe und so weiter. Und da sagte die Chefin mir wirklich richtig ins Gesicht, Frau Suppert, dann müssen Sie Ihr Kind aus die Schule nehmen und die Julia soll sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Dann bekommt sie auch wieder Geld. Da habe ich gesagt, ne, das mache ich nicht. Das ist mein einzigstes und nee, mache ich nicht. Mhm. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert, bin auch über die Presse gegangen, habe aber nichts erreicht. Und tja, ich glaube, dass es noch mehr Leute gibt, die das vielleicht betrifft. Ja. Und wie ist denn die gesetzliche Regelung? Ist das denn korrekt, was man da dir gesagt hat? Es ist korrekt, aber es gibt einen Absatz im Gesetzbuch, den ich dann auch kopiert habe, den ich dann also, wo ich dann Widerspruch gemacht habe am 21.11. Und ich habe auch hier den Bescheid, dass also hier steht eben Begründung, kein Anspruch auf Krankengeld mehr, weil mein Krankengeld dort ausgelaufen war und Tochter kein Anspruch auf Sozialhilfe gemäß Paragraph sowieso. Mhm. Aber es gibt ein Gesetz, im Bundesgesetz, Paragraph 25, kann bei Sozialhilfe angewiesene Haushaltsangehörige, die den Auszubildenden, dazu gehört auch Julia, unterstützen müssen. So, mit diesen Paragraphen bin ich dann zu ihr hin und habe ihr das vorgelesen und dann hat sie einfach gesagt... Also der Frau auf dem Amt? Ja, der Chefin. Ja. Und sie hat dann gesagt, wissen Sie, ich habe hier so viele Bücher, Gesetzbücher, nach denen ich gehen kann, muss aber nicht. Ja. Und sie sagte mir, wissen Sie, Ihnen sieht man die Bedürftigkeit nicht an und deshalb bekomme ich also nichts für mein Kind mehr. Mhm. Das waren wirklich ihre Worte und ich war fassungslos darüber. Um wie viel Geld geht es da? Es geht eigentlich um die Sozialhilfe mit, die berechnet werden müsste. Aber jetzt ist ja das Kindergeld erhöht worden und sie bekommt also dann noch Unterhalt. Also wie viel Geld definitiv ist das für dich weniger? Das sind insgesamt 600 Mark für Julia, die sind vom Staat. Das ist natürlich viel Geld, ja. Ja, und somit fällt sie ja automatisch aus die Sozialhilfe jetzt raus. Mhm. Aber ich habe dann darum gebeten, dass man also wenigstens die einmaligen Beihilfen wie Bekleidungsgeld, Weihnachtsgeld, Schulgeld und so weiter. Es ist also wirklich, es führt keinen Weg rein. Mhm. Auf keiner Stelle. Ich habe wirklich vieles probiert. Und deshalb, vielleicht, wenn jemand zuhört, der auch das Problem hat, ja, vielleicht kann der sich melden oder so, dass man sich mal in Verbindung setzt und vielleicht... Dass man sich in Verbindung setzt, dass man berät, wie man da vorgehen kann. Ja, und ja. Weil ich habe jetzt natürlich auch überhaupt keine Idee, was man da machen kann. Oder weil ich mich da juristisch nicht auskenne. Nee. Also dein Anliegen ist es da, vielleicht andere betroffene Eltern... Ja. zu finden, um wirklich einfach mal zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Auch. Erfahrungen oder eventuell sogar Hilfen erfahren, andere Wege, dass da vielleicht doch noch irgendwo eine Lücke ist. Ja. Also für dich ist es ganz wichtig, für euch ist es ganz wichtig, du möchtest gerne, dass das Kind die Ausbildung weiterbekommt Was man ja auch verstehen kann, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ja, sie kann ihre Ausbildung machen, aber ich von meinen 550 Mann... Kannst du es nicht bezahlen? ...mittragen muss. Na, ich mache es schon, natürlich, aber für mich steht eigentlich fest, wenn jetzt die 2,5 Jahre rum sind... Mhm. Und wenn sich da in meinem Leben nichts geändert hat, dann weiß ich, dass ich also nicht mehr leben werde. Auch nicht mehr will. Also bis dahin muss ich schon noch mit meinem Kind durchkommen. Aber es ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Ich bin auch jetzt in psychiatrischer Behandlung. Ich glaube, dass das grundsätzlich das Problem jetzt erklärt worden ist von dir. Hm. Und wenn sich da bei uns Leute melden, dann setzen wir die mit dir in Verbindung. Ja, das wäre nett. Sollen wir so verbleiben? Ja. Ich möchte dann aber trotzdem an dieser Stelle noch sagen, nachdem ich dann über die Presse gegangen bin, hat sich eine Frau hier in Bernau bei uns gemeldet. Ja, und die schickt nun 50 Mark immer auf US-Konto. Ach. Ja, ganz spontan. Wir haben aber lange gebraucht, das anzunehmen. Also so ein Almosen, das ist ja auch nicht mehr alltäglich und auch nicht selbstverständlich. Aber es ist auch sehr nett wiederum. Ja, natürlich. Und wo liegt Bernau? Wo ist das? Ja, bei Berlin. Das bei ist Berlin, eigentlich noch eine S-Bahn-Station, ja. Also, ich drücke die Daumen, dass sich jemand meldet und wir verbinden euch dann. Das wäre nett. Ursel, okay. Ciao. Domian, alles Gute und tschüss. Du machst deine Sendung prima. Dir auch alles Gute. Ciao. Ja. Tschüss. Dirk, 24. Ja, hallo Domian. Hallo Dirk. Dein Thema. Autofellatio. Oh, ist heute richtig. Ja, ein Wort zu der Frau, die gerade angerufen hat. Ja. Ich möchte nur auf den Weg geben, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich Probleme hatte... Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, also, schöner Spruch, aber manchmal hilft das auch nicht so. Naja gut, aber nie die Flinte ins Korn werfen. Aber vielleicht kommt dieses Lichtlein jetzt durch diese Sendung, wer weiß. Wollen wir es hoffen. Dirk, du okay, bist... Okay, mein Thema, Autofellatio. Ja, du bist so einer. Nein. Ich habe es mal ausprobiert. Einmal nur? Ja, mehrmals, klar. Aber du hattest eben jemanden gefragt, ob Fellatio mit einer Frau nicht schöner wäre. Ja. Und da würde ich sagen, also Fellatio von einer Frau ist wesentlich schöner, als es selber zu machen. Ja, da war ich gerade auch ein bisschen erstaunt, als die Männer das sagten, oder der Thomas sagte das, glaube ich. Jetzt musst du auch mal sagen, wie weit du selbst vorgedrungen bist, wie weit du es praktiziert hast. Also ich muss sagen, ich bin nicht sehr weit vorgedrungen und ich habe auch eigentlich eine ziemlich schlechte Erfahrung damit gemacht, weil wie dein anderer Gesprächspartner eben schon gesagt hat, es ist erstes Mal sehr schwer. Mhm. Und es ist auch irgendwie nicht so die Erfüllung so beim Orgasmus. Es ist, also es kam schon zum Orgasmus bei dir? Ja, schon, ja. Aber es ist halt irgendwie nicht so das, was man sich dann vorgestellt hat. So, während man das macht, denkt man sich dann vielleicht noch so, oh, okay, das ist ganz in Ordnung, das ist ganz geil. Mhm. Aber wenn es dann soweit ist und man ist fertig, also so habe ich die Erfahrung gemacht, dann denkt man sich so, mein Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Da hättest du dir besser so einen runterholen können, das wäre besser gewesen. Also für dich ist das nicht so der Knaller gewesen? Nee, überhaupt nicht. Welche Technik hast du angewandt? Wie? Ja, ich habe auf die Technik angewandt, wo der, ich weiß jetzt nicht, wer hat eben drüber gesprochen. Thomas hat. War der Erste. Ja, also vom Rücken aus, also sich auf den Rücken zu legen und dann so, dass man halt so das Gewicht der Beine mitnutzt. Edgar, ja. Also das funktioniert also wesentlich besser als umgekehrt, so von oben herab. Mhm. So, aber wie gesagt, ich habe also eine wenig positive. Wie viel Mal hast du es gemacht? Also ich will jetzt nicht lügen, ich habe es 3, 4, vielleicht 5 Mal ausprobiert. Und das war's dann? Und das war's dann, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, hat das Autofellatio oder das Selberblasen auch irgendwie ein bisschen was Homosexuelles, finde ich. Irgendwie ja, aber so wie die Jungs das gerade geschildert haben, wiederum auch nicht. Für die war das nicht so. Ja, ne? es ist wiederum wahrscheinlich nicht so schwul, weil man es mit sich selber macht, weil es ja mehr oder weniger wie Onanieren ist. Mhm. Aber es hat irgendwo hat es was Schwules, weil man ja als Mann und dann Penis in den Mund nimmt und irgendwie, weiß ich nicht. Ist das auch ein Grund für dich, weswegen du das nicht gerade so dolle findest? Nee, das gar nicht mal. Mhm. Also das würde ich nicht sagen. Ist das so eine Praktik, die, ich meine, du hast jetzt hier angerufen, erzählst es hier, aber das ist manchmal ein Unterschied gegenüber dem Privatleben. Würdest du das oder hast du das auch Freunden erzählt, dass das gemacht ist? Also ich habe es jetzt den Freunden nicht unbedingt erzählt, weil ich nicht denke, dass das eine Sache ist, die man an eine große Glocke hängen muss. Ja. Interessiert aber alle, sage ich dir. Alle Freunde. Das muss sein. Und meine Freundin sitzt auch direkt 2 Meter von mir entfernt. Ja. Die hört zu und also meiner Freundin kann ich auch alles erzählen. Also das ist überhaupt kein Problem. Wie war das bei dir mit Stichwort also Ekel, was Sperma angeht? Ekel, was Sperma angeht. Ich würde sagen, da ich also heterosexuell bin auf der ganzen Linie, also ich würde jetzt nicht von jemand anderem das Sperma schlucken. Nee, von anderen nicht, aber ich meine, es ist dein eigenes. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mal probiert und es sieht also wirklich ekelhafter aus, als es irgendwie ist. Als es dann schmeckt. Ja, wirklich. Ich hab auch mal, als ich Halsschmerzen hatte, eine Eigenurintherapie gemacht, kann man sagen. Hab morgens meinen eigenen Urin gegurgelt. Ich habe nicht getrunken, ich habe nur gegurgelt, weil ich also furchtbare Halsschmerzen hatte. Und hat's genutzt? Und, es hat ein bisschen was genutzt, ja. Da freut sich die Kollegin Carmen Thomas. Ich hab's hinterher mit Medikamenten behoben. Aber mit Sperma? Mit Camillozan habe ich's behoben. Das funktionierte ganz gut. Also mit Spermagurgeln habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch nicht ausprobiert. Ich bin ja noch gespannt, Dirk, ob heute Nacht, vermute mal nicht, ob noch eine Frau anruft, die das macht und kann. Autofellatio, ja, eine Frau. Das muss dann wirklich eine Akrobatin sein. Das würde mich auch sehr interessieren, ob eine Frau in der Lage ist, das zu machen. Also Frauen, wenn ihr das könnt, wir sind alle ganz heiß drauf, davon erzählt zu bekommen. Ja, absolut anrufen. Lieber Dirk, danke für deinen Anruf. Ja, keine Tschüss. Ursache. Ciao. Tschüss. Susanne, 38, hallo. Ja, hallo. Ich habe deine Sendung gerade gesehen. Ich finde die ja total lustig. Ne? Eigentlich wollte ich ja schon lange ins Bett gehen, aber irgendwie, das hält einen total fest. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich rufe einfach mal an. Du rufst aber nicht zu diesem besagten Thema an. Nein, da kann ich dir keine Antworten oder sonstige Dinge drauf geben. Du hast ein anderes Thema. Ich finde es total lustig. Ich bin jetzt 38, wie gesagt, und bin also auch seit einigen Jahren im Außendienst. Also es ist schon schwierig. Und eigentlich recht lebenslustig, aufgeschlossen, ich tituliere das mit agil. Agil? Ja. Also ich mache alles gerne. So. Ja. Und bin eigentlich auch für alles zu haben. Nur das Problem ist, und ich habe eigentlich auch immer gute Kontakte, so auch zu Männern, mehr als zu Frauen, weil irgendwie mit denen kann man besser auskommen und reden. Ja. Das Problem ist nur, ich bin immer noch alleine und habe gedacht, vielleicht weißt du ein Patentrezept, was man gegen viel sprechende Frauen tut. Also ich rede furchtbar viel. Ach, es geht noch. Also, okay, wer mich nicht kennt, der kann es nicht abchecken. Also das Schlimme ist, du quatschst die Männer zu. Wahrscheinlich. Und die machen dann die Mücke. Wahrscheinlich. So, man geht ein, zweimal mit denen weg und die finden das total lustig. Die springen sogar drauf an, die finden es noch klasse. Aber beim dritten Mal nicht mehr. Aber beim dritten Mal ist Sendepause. Redest du im Bett auch? Nicht so sehr viel, glaube ich. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Weil das ist heikel, ne? Das ist heikel. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, gell? Es geht mir erstmal darum, überhaupt mit jemandem wegzugehen, jemanden kennenzulernen. Ja. Und das geht dann am zweiten, dritten Mal tot, gell? 38 Jahre alt? Ja. Und du hattest noch nie eine längere Beziehung? Meine erste Beziehung dauerte 5 Jahre. Und dann war zwischendrin nochmal so 2 Jahre mit Unterbrechung, mal wieder ein Jahr und dann absoluter Knockout. War dann doch schon immer wieder mal was, ne? Ja, also hin und wieder mal da, mal dort, ne? Ja. Vielleicht hast du ja ein Patentrezept. Ja, ein Patentrezept. Tolle Sachen hier, ne? Was du alles von dir gibst, ist ja nicht verkehrt. Das Patentrezept wäre in deinem Fall wahrscheinlich einfach FDH bezogen auf die Sprache, ne? Also einfach nur die Hälfte reden. Ja. Aber das fällt dir unglaublich schwer. Nee, wird nicht gehen, weil früher war ich total ruhig, ja? Ja. Ich fing im Außendienst an, ging in den Schulungsbereich und wupp. Und das Problem verstehen kann. Ich empfinde dich jetzt so als jemand, der sehr frisch und spritzig ist, aber nicht der mich zuquatschen will oder so. Habe ich ja auch schon gehört. Das ist auch das, was mir die Männer immer wieder bestätigen. Ich weiß schon, von was ich rede. Ich labere wahrscheinlich nicht so daher. Mhm. Also das ist nicht der Fall. Man kann auch unheimlich interessante Gesprächsthemen oder so, ja? Also nicht, dass man den ganzen Abend irgendwas daherlabert über, was weiß ich, Kleider oder Schuhe oder Mode oder so, sondern... Interessierst du? Ja, pass auf, wichtig. Ich glaube, eine ganz entscheidende Sache ist gar nicht mal, ob man ganz viel redet, sondern ob man auch dem anderen vermittelt, dass man sich für den interessiert. Wenn du da 3 Stunden Vorträge hältst von deiner Arbeit oder von deinem Leben... Nein, um Gottes Willen nicht. Das nicht? Nee, tue ich nicht, um Gottes Willen, nee. Fragst du denn die Männer auch nach ihrem Leben, nach ihren Meinungen oder weiß ich was? Ja, logisch. Und hörst du dann auch ein bisschen zu? Ja, klar. Ja, dann verstehe ich das nicht. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich ja gedacht, du hast ein Patentrezept für mich angerufen. Was ist los? Nee, das Patentrezept habe ich dann auch nicht so sein. Ne? Ja, gut, hätte ja sein können, ne? Man muss es ja versuchen, ne? Also ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll, weil du mir sehr sympathisch kommst. Ja, finde ich ja schon mal positiv, ne? Also ich werde weiter. Oder du hast irgendwie das Pech, dass du immer auf so ganz stille Männer stößt auch. Ja, nee, das eben nicht. Das ist wirklich von A bis Z alles dabei. Von 22 bis 50, da ist alles dabei. quer durchs Bild, echt, das ist zum lustig. Gibt es einen aktuellen Fall im Moment, den du da irgendwie so am Band hast, wo sich vielleicht was... Oh ja, Seelentröster spiele ich immer. Ach ja. Grausig, stundenlang, dann versuche ich mich in die Situation zu versetzen, dem zu helfen. Ja, das würde ich schon mal alles fallen lassen. Ja, habe ich auch. Ja? Habe ich auch irgendwann gekartet dann, ich merke das dann auch. Ja, das bringt es nämlich nicht. Nee, das bringt total nicht. Das macht vielleicht auch die Erotik kaputt. Ja, das sowieso, ja? Gut, das ist mir klar, aber ja. Also ich denke mal, ja, das Reden auf der einen Seite vielleicht, ich kann es auch nicht atmen, ich sag ja, es ist manchmal lustig. Also sein Patentrezept habe ich nicht. Hast du nicht, ne? Schade, hätte ja sein können. Zuhören und ab und zu mal ein paar kluge Fragen stellen, das kommt immer gut. Kommt bei den Männern gut an. Schlauer Mann. Ich habe ja gedacht, ja, wenn man mit einem Mann mal redet, ne, so den Gesichtspunkt oder Standpunkt von einem Mann ist immer interessant. Ist was anderes, ja. Ja, Susanne, viel okay. Glück. Wenn du erfolgreich bist, ne, ja, dann rufst du mich nochmal an. Du, wenn ich nachts so spät noch wach bin, ja. Irgendwann mal. Okay, geht in Ordnung. Okay, ciao. Okay, tschüss. Ralf, 27 Jahre alt, hallo. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Ralf. Du hast mich angerufen. Ja, richtig, genau. Ich habe vorhin auch die Dame gehört, die auch Telefonseelsorge macht. Und ja, die hat mal ganz kurz das Thema Hospizbewegung angesprochen, dass sie da einen Kurs gemacht hat. Ich weiß nicht, ob jeder weiß von den Zuhörern, was Hospizbewegung bedeutet. Das bedeutet einfach Sterbebegleitung, also passive Sterbebegleitung. Das heißt, man lässt Leute, die einfach schwer krank sind, in Ruhe sterben, wenn sie möchten. Das heißt, es wird mit dem Patienten nur das gemacht, was sie auch zulassen. Und es gibt ja auch mittlerweile richtige Häuser, ne? Hospizhäuser. Richtig, genau. Und jetzt meine persönliche Erfahrung, und die wollte ich halt auch ganz gern mehr Leuten mitteilen, ist die, mein Freund, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen war, ist letzten Monat am 19. April in einem Hospiz verstorben, an den Folgen von AIDS. Und das war ein wahnsinnig positives Erlebnis für mich, dass er in diesem Hospiz sterben konnte. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das in so einem Hospiz zugeht? Ja, also es sind Leute, die also ins Hospiz reinkommen, sind Leute, die halt wirklich so krank sind, dass man erwarten kann, dass sie in nächster Zeit irgendwann sterben. Mhm. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass jeder, der in ein Hospiz reinkommt, auch unbedingt darin sterben muss. Also wenn sich jemand soweit stabilisiert und soweit den Lebenswillen wieder entwickelt, dann kann er auch natürlich jederzeit wieder hinaus. Ja. Gibt es Ärzte in dem Hospiz? Ja, das ist also an einem Krankenhaus angeschlossen. Also ich kann jetzt nur von dem Hospiz in München sprechen. Mhm. Das ist dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder angeschlossen. Das ist eine eigene Abteilung. Hat eine unheimlich schöne Atmosphäre. Ist wunderschön eingerichtet. Das heißt, die Zimmer sind auch alle sehr hell. Die Patienten können alle wahnsinnig schön in den Garten raussehen. Die haben noch den Kontakt zur Natur und zum Licht. Mhm. Es sind Ärzte da, die Patienten betreuen. Es ist unheimlich viel Pflegepersonal da, die natürlich auch mit dem Tod und mit dem ganzen Sterben natürlich auch sich konfrontieren können. Ist das so, dass ist es da zum Beispiel keine großartige aufgepuschte Apparatemedizin gibt zum Beispiel? Überhaupt nicht. Also es ist so, wenn jemand wirklich noch Apparatemedizin möchte, dann ist es dann eigentlich auch die falsche Abteilung, weil dann sollte wirklich auf eine Intensiv gehen oder auf eine sehr innere, oder kommt halt darauf an, was er für eine Krankheit dann hat. Mhm. Dann sind es aber auch Patienten, die noch sehr am Leben hängen und die das auch möchten. Mhm. In dem Hospiz ist eben so, dass die Entscheidung dem Patienten sehr überlassen wird, wie weit er etwas zulässt. Mhm. Bei meinem Freund war es so, dass er eben auch auf der Intensiv gelegen ist und dann eben irgendwann die Ernährung, also das war das Einzige, was er persönlich noch verweigern konnte, war die Ernährung. Mhm. Und er hat sich auch die Infusionen, die er gehabt hat, immer selber gezogen, sodass er also fixiert, das heißt, dass er mit den Händen festgebunden werden musste. Mhm. Es war dann so, dass sich die Infusion an seinem rechten Arm, an seiner einzigen guten Vene entzündet hat. Das heißt, es war dann die Entscheidung, dass die künstliche Ernährung weiter hätte durch einen Bauchschlauch stattfinden müssen, den er sich auch gezogen hätte. Also er war nicht mehr in der Lage zu reden? Er war schon in der Lage zu reden, aber er hat sich in so eine gewisse Flucht begeben, keine klaren Antworten mehr zu geben. Und ich kannte ihn ja 3,5 Jahre. Ich wusste immer, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen wie eben Ernährung oder wie Beatmung oder Sonstiges haben wollte. Mhm. Und er hat sich da in diesem Krankenhaus sehr unwohl gefühlt. Und dann hat mir der Arzt gesagt, er gibt ihm weiter keine Therapie, also er würde ihn auch nicht beatmen, wenn er jetzt eine Lungenentzündung bekommt, aber verhungern lassen würde er ihn nicht. Mhm. Aber er lässt mir selbst die Entscheidung, ihn aus dem Krankenhaus rauszunehmen und entweder nach Hause oder eben ins Hospiz zu geben. Mhm. Diese Entscheidung habe ich dann auch sofort getroffen. Ich habe ihn ins Hospiz verlegen lassen und es war dann sehr interessant zu sehen, dass ab dem Zeitpunkt, als er gemerkt hat, also mein Freund hieß Ralf, auch Ralf wie ich, als der Ralf dann gemerkt hat, dass er dort in Ruhe gelassen wird und dass nichts an ihm gemacht wird, was er nicht möchte, wurde sehr ruhig, sehr gelassen und wieder sehr klar. Das heißt, ab dann waren seine Antworten, die er gegeben hat, auch wieder voll seine Meinung. Man hat es richtig gemerkt. Er hat auch wieder... Also ganz klar, das Hospiz hat ihm gut getan. Ja, auf alle Fälle. Er ist ruhiger geworden, er ist sicherer geworden und hat ganz selbstständig entschieden und er hat auch ganz geradlinig bis auf seinen Weg gegangen. Mhm. Ich habe schon damit gerechnet, dass er zum Beispiel wieder jetzt anfängt zu essen oder dass er dann wirklich sagt, ich möchte noch einfach. Und dann hätte ich das auch sofort gemacht mit allen Mitteln, die zur Verfügung gestanden hätten. Aber er wollte nicht mehr. Er hat auch weiterhin die Ernährung, auch das Trinken, alles verweigert. Mhm. Und das Hospiz hat ihn einfach gelassen. Ja. Er ist zu nichts gezwungen worden. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, wo ich etwas stutzig wurde. Der Arzt, du hast mit dem Arzt geredet. Ja, der Arzt in dem einen Krankenhaus. Und es hörte sich so an, als hast du dann entschieden, dass er ins Hospiz kommt. Ja, das ist richtig. Nun ist das ja gerade bei homosexuellen Lebensgemeinschaften nach wie vor ein großes Problem. Wie war das bei euch? Es ist auch rechtlich eine schwierige Situation. Es ist aber so, dass man Gott sei Dank heutzutage, also ich habe zumindest dieses positive Erlebnis gemacht, dass die Leute im Krankenhaus diesen Beziehungen sehr offen gegenüberstehen. Das heißt, ich bin als Ansprechpartner Nummer 1 gesehen worden, ohne große Bürokratie oder Komplikationen. Das ich habe ihn am besten, auch ein Entgegenkommen des Hauses, ne? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ohne Entgegenkommen des Hauses, also der Arzt hätte auch ganz anders entscheiden können. Er hätte mir nicht die Entscheidung lassen können, dann wäre ich da gestanden. Ja. Ich meine, dann hätte ich sofort seinen Vater eingeschaltet, der ist weit weg, der ist in Kassel, und hätte ihn dann rausgenommen. Aber da war Gott sei Dank die Kooperation des Arztes dabei. Also Ralf, das, was du jetzt erzählt hast, ist ein ganz klares Statement für Hospiz und auch für die Hospizbewegung. Ja. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die Leute, die in diesem Bereich engagiert sind, dass die weiter viel Erfolg haben und dass sie auch die Unterstützung aus der Gesellschaft und auch von Seiten des Staates bekommen. Ja, ich hoffe jedem, dass jeder, der eine schwere Krankheit bekommt, egal welche, selbst eben entscheiden kann, wie weit er was zulässt und wie weit nicht. Und das bietet dieses Hospiz. Und man kann in einer unheimlich schönen Atmosphäre Abschied nehmen. Auch wichtig für die Angehörigen, für mich selbst. Ich war so selbst dabei, wie er dann gestorben ist. Ich bin neben ihm gelegen. Und danach werden eben die Verstorbenen auch nicht einfach aus dem Zimmer rausgeschoben und nur das war's, sondern der ist noch die ganze Nacht in seinem Zimmer gelegen. Er war noch am nächsten Vormittag, genauso wie ich ihn dann noch gebettet habe, drinnen gelegen. Ich konnte einfach noch sehr lange von ihm Abschied nehmen. Und das ist was für mich ein unheimlich positives Ereignis war. Das hat mir alle Belastungen und alle, ja, sagen wir einfach Belastungen, die 3,5 Jahre vorher waren, und es waren bestimmt welche dabei, also es waren bestimmt nicht nur tolle Jahre, war weggewischt, einfach mit dem Geschenk, dass ich dabei sein durfte. Lieber Ralf, sehr herzlichen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Danke dir. Ciao. Tschüss. Heike, 35 Jahre. Ja, guten Abend, Domian. Hallo, oder guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Ich möchte mit dir über meine Beziehung reden, die vor 3,5 Wochen ganz schlimm zu Ende gegangen ist. Was ist passiert? Ja, ich war 1,5 Jahre mit einem Mann zusammen. Dazu muss ich sagen, ich habe vorher lange allein gelebt mit meinen 2 Kindern. Und dieser Mann hat jetzt Bewährung gehabt, war zu mir und den Kindern immer ganz lieb. Und vor 3,5 Wochen ist der hier zu Hause total ausgeklinkt. Hatte was getrunken, muss ich dazu sagen, und hat mich krankenhausreif geschlagen. Ich habe dann in der gleichen Nacht noch die Polizei angerufen, wollte auch erst eine Anzeige machen, habe dann aber, weil die Polizisten haben das die Nacht nicht aufgenommen, die Anzeige, habe es dann nicht gemacht, weil ich im ersten Moment Angst hatte vor ihm. Er war zwar gleich weg hier aus der Wohnung und ich habe auch von seinem Bewährungshelfer gleich die Sachen holen lassen. Ja. Und nun mache ich eine Therapie mit. Wegen dieser Angst, die ich habe vor ihm oder hatte, muss ich sagen, bis Freitag hatte ich Angst. Am Freitag hat mir meine Therapeutin erklärt, dass er eigentlich auch ein Opfer ist, durch seine Kindheit, die er hatte. Die erzählt mir da wohl auch nicht alles. Aber kennt die ihn denn auch? Die kennt seinen Bewährungshelfer und hat mit ihm Kontakt. Du hast mit ihm gar keinen Kontakt im Moment? Er ruft mich jeden Tag an. Er ruft dich jeden Tag an. Er sagt aber kein Wort. Er sagt kein Wort. Er sagt kein Wort. Sein Bewährungschef hat ihm verboten, mich anzurufen. Er klingelt bei dir an und schweigt. Er schweigt. Er klingelt manchmal 50 Mal am Tag an, wenn ich frei habe. Ach du lieber Gott. Ja. Er hat sich auch noch nicht bei dir entschuldigt für den Vorfall. Doch, gleich am nächsten Tag. Doch, da habe ich aber die Entschuldigung nicht angenommen, telefonisch. Mhm. Da habe ich gesagt, er braucht sich bei mir nicht entschuldigen. Durch was war dieser Vorfall ausgelöst? Ausgelöst. Er hat, ich sag mal, zu viel getrunken und ich habe gesagt, er möchte doch bitte damit aufhören. Und du hast ihn zum ersten Mal in dieser Art und Weise kennengelernt? Ja. Da war vorher auch nicht ein Ansatz davon da? Nein. Das heißt, das war für dich dann auch sehr schockierend und enttäuschend? Ja, er war, sage ich mal, die ganze letzte Woche ein bisschen komisch. Mhm. Sein Bewährungshelfer wollte, dass er Kontakt mit seinen Eltern aufnimmt. Mhm. Und er wollte diesen Kontakt nicht. Er hat mit mir auch nie über seine Kindheit oder über seine Eltern gesprochen. Mhm. Er hat bloß immer gesagt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Er hat eine Bewährungsstrafe. Warum? Ja, auch wegen Schlägereien. Also ist da doch schon sowas angelegt in ihm? Ja, aber ich kannte mir eben so überhaupt nicht. Und ich bin immer ein Mensch ohne Vorurteile. Ja. Bilde mir mein Urteil selber, wenn ich die Leute kennenlerne. Jetzt lebst du in Angst? Jetzt nicht mehr seit Freitag. Seitdem mir meine Therapeutin erklärt hat. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Tja, eigentlich habe ich jetzt am Wochenende, wenn er angerufen hat, auf ihn eingeredet und habe immer gesagt, lass uns doch nochmal reden. Das kann nicht einfach so kaputt sein. Mhm. Denn wir wollten uns eigentlich jetzt ein richtig schönes Leben aufbauen. Aber darauf antwortet er auch nicht. Ja, wenn ich habe dann zu ihm gesagt, pass auf Frank, wenn du nicht reden willst, bei ja, dann klopf wenigstens mit dem Finger auf den Hörer. Ne? Mhm. Klingt zwar blöd. Und bei allen Fragen, die er meint, mit ja beantworten zu müssen, macht er das auch. Ist schon ein bisschen dämlich, ne? Ist dämlich. Mhm. Aber du möchtest gern mit ihm auf jeden Fall nochmal richtig reden. Richtig reden. Und dann ist das wahrscheinlich auch jetzt der richtige Weg, wenn auch sehr seltsam, ja, aber vielleicht an ihn ranzukommen. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so auf diese Art und Weise kaputt gehen sollte. Er hat auch einen Tag vorher noch zu mir gesagt, du, ich glaube, ich brauche Hilfe. Also Heike, ich finde eigentlich die Vorgehensweise auch in Ordnung, was du da machst. Und ich weiß nicht, ob es fruchtet, aber mach es auf jeden Fall so weiter. Und wenn du denkst für dich, dass es gut ist, da auch nochmal zu reden oder vielleicht nochmal ein bisschen eingehender sich zu unterhalten, dann mach das so. Und dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und Glück. Gut. Heike. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.